Friends. Hallo Freunde. Jetzt hätte ich bald in Englisch gesprochen. Der 14. Video ist jetzt hier. Okay, blättern wir mal hier um. Und jetzt kommen noch die letzten zwei Punkte, habe ich gesagt. Wie Christus uns vergeben hat und wie wir auch wirklich einander vergeben müssen. Und das ist der Punkt 11. Nämlich, er hat uns so vollkommen vergeben, dass er uns jetzt auch die Versöhnung angeboten hat. Stell dir vor, den Feind, der gegen dich gesündigt hat, dem bietest du Versöhnung an. Hier sperrt sich in vielen Menschen alles in ihnen drinnen. Und ich wage mich mal zu sagen, dass wenn du im Herzen nicht wahrhaftig bereit bist, auch die Versöhnung anzubieten, die Versöhnung wollen, der Versöhnung, die Versöhnung anzustreben, dann denke ich, habe ich doch irgendwie das Recht, zumindest zu hinterfragen, ob du wahrhaftig und wirklich so vergeben hast, wie Christus dir vergeben hat. Keine Panik, mach dir keine Sorgen, ich werde das gut erklären. Ich habe nicht gesagt, dass ihr mit jedem, der gegen euch gesündigt habt, versöhnt sein müsst. Das habe ich nicht gesagt. Der Punkt 11, er bot Versöhnung an. Und das ist ein großer Unterschied. Er, nämlich Jesus, bot Versöhnung an. Es ist ein großer Unterschied, ob wir in Versöhnung leben, ob wir versöhnt sind oder ob wir Versöhnung angeboten haben. Schau mal, was die Bibel sagt in Römer Kapitel 5 und Vers 1. Römer 5, Vers 1. Und wiederum, bei der Vergebung, das ist ja ein Punkt, den ich vielleicht hätte sollen besser erwähnen, mehr erwähnen, aber ich denke, das haben wir doch schon ergriffen. Sollten eigentlich Leute, die mir zuhören und meine Predigten anhören, längst ergriffen haben. Ich denke, bei der Versöhnung ist uns ja ohnehin inzwischen schon klar, es geht ums Herz. Es geht immer um den Zustand unseres Herzens. Alles geht um das Herz. Mehr als alles andere achtet auf euer Herz, denn aus ihm fließen die Ströme des Lebens. Ein großer Unterschied ist, ob ich in Versöhnung lebe mit Leuten, die sich an mir versündigt haben, oder ob ich Versöhnung angeboten habe. Diese Versöhnung, die Jesus uns angeboten hat, das ist ja keine bedingungslose Versöhnung. Das ist sie ja nicht. Man kann nicht in der Sünde verharren, als Sünder bleiben, als Sünder leben und dann sagen, okay Jesus, ich will deine Versöhnung haben. Paulus sagt so klipp und klar, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, weiterhin unsere Glieder der Sünde zur Verfügung stellen? Das ist eine Sache, die klipp und klar ist in der Bibel. Aber die Frage geht ja nicht, ob wir in Versöhnung leben, sondern ob wir die Versöhnung angeboten haben. Er bot sie an. Und genau hier habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich zu diesem Punkt zu sprechen komme und wenn ich zu Leuten sage, bist du bereit, dass du dieser Person, die dich betrogen hat, die dich belogen hat, die dich bestohlen hat, die dich verleumdet hat, die in deiner Ehe nur Chaos angerichtet hat, die dich misshandelt hat, bist du bereit, dieser Person Versöhnung anzubieten? Dann muss ich sagen, in meinem jahrzehntelangen Dienst an dem Herrn habe ich mit ganz wenigen Ausnahmen habe ich wirklich erlebt, wo Menschen bereit waren, diese Versöhnung auch anzubieten. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht und auch sehr traurig gemacht. Warum hat es mich traurig gemacht? Wenn meine Reaktion mal sofort ist, vergeben ja, versöhnen nicht, dann habe ich schon große Zweifel, ich persönlich, große Zweifel, ob so vergeben wurde, wie Christus uns vergeben hat. Was dazu los abgeht, sich da zu spitzt im Herzen dieser Menschen, was da vor sich geht, das kann ich nicht beurteilen, möchte ich nicht beurteilen, ist auch nicht meine Aufgabe. Aber meine lieben Freunde, wenn die Bibel sagt, vergebt einander genau gleich, wie Christus uns vergeben hat, und Christus bot uns Versöhnung an, und wir nicht mal bereit sind, Versöhnung anzubieten, dann ist es wirklich so, dass wir nicht so vergeben haben, wage ich mich mal zu sagen, wie Christus uns vergeben hat. Schau dir mal Römer Kapitel 5 und Vers 1 an. Den Vers, den wir hier aufgeschrieben haben. Römer 5 und Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das Wort Frieden ist Versöhnung. Gott und ich, wir waren verfeindet. Und jetzt sind wir versöhnt miteinander. Wir haben ja gelesen, 2. Korinther 5, Gott hat die Welt mit sich versöhnt, weil Jesus Christus vergeben hat. Und Gott ist derjenige, der nicht nur sagt, okay, ich vergebe euch die Sünden, Christus vergibt alle Sünden, aber ihr bleibt dort und ich bin hier. Wir leben unsere beiden getrennten Leben, denn ich will nicht mit dir zusammen sein. Was du mir alles angetan hast, was habe ich gelitten? Mein Sohn musste ans Kreuz wegen dir. Und mit dir jetzt zusammen sein? Nein, danke, aber vergeben habe ich dir. Denk einmal, welches Opfer Jesus gebracht hat, wie viel es Jesus gekostet hat, nicht nur einfach, um uns zu vergeben, wie wir es oft so billig machen, sondern auch, um sich zu versöhnen. Mein lieber Freund, Versöhnung kostet. Versöhnung kostet immer. Und wiederum, ich möchte sagen hier von meinem Verständnis, da gibt es Leute, die wollen ja gar nicht mit dir versöhnt sein. Da sagt die Bibel, soweit es an euch liegt, lebet mit allen Menschen in Frieden. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Ich habe sehr gelitten darunter. Sehr gelitten, als Beziehungen zerbrochen sind. Und ich wollte alles tun, um in Frieden zu leben. Aber die anderen Personen, die wollten nicht mit mir versöhnt sein. Ich habe mir selbst Vorwürfe gemacht, ich habe gefastet, ich habe gebetet, ich habe Mediatoren involviert, ich habe meine Sünde bekannt, ich habe meine Fehler eingestanden, alles, was ich tun konnte, habe ich gemacht. Und es kam zu keiner Versöhnung, weil die Leute nicht versöhnt werden wollten. Das ist eine Sache. Nur, ich bot sie an. Ich wollte sie haben. Ich war bereit, auch Versöhnung zu haben. Und das ist ein wichtiger Schritt, ihn so zu vergeben, wie Christus vergeben hat. Da wird es dann Leute geben, die bestehen dann auf eine bedingungslose Versöhnung. Nur die bedingungslose Versöhnung, so hat Christus uns ja auch nicht vergeben. Christus, die Botschaft ist wirklich klar. Ich treffe die Initiative, es ist ein Werk der Barmherzigkeit, ich vergebe dir total, ich rechne deine Sünden nicht mehr an. Nur du musst auch eingestehen, dass du überhaupt Vergebung brauchst, weil du derjenige bist, der gesündigt hat. Sonst, ich vergebe dir, nur du kannst sie nicht ergreifen. Du nimmst sie nicht an, weil du ja überzeugt bist, du brauchst keine Vergebung. Und da sind eben immer die zwei Seiten. Und ich möchte nicht die Seite des anderen beleuchten. Wie der andere umgeht mit meiner Vergebung, das ist nicht meine Aufgabe, das zu forcieren oder auch das irgendwie voranzutreiben. Meine Aufgabe ist, dass wenn ich in meinem Herz hineinschaue und wenn ich sage, Heiliger Geist, gibt es da irgendeine Person auf dieser Welt, wo ich nicht auch Versöhnung anbieten würde, weil ich vergeben habe, dann zeig mir das. Darum geht es. Da gibt es so viele unversöhnte Christen und dann sagen sie, ja, wir haben vergeben. Und was tun? Wir gehen raus bei der Tür und wir reden über alles Mögliche, was wir angeblich vergeben haben. Mein lieber Freund, ich von meiner Seite, ich möchte nicht eine einzige Person in meinem Leben haben, von der ich weiß, dass ich ihr nicht Vergebung angeboten habe und auch Versöhnung angeboten habe. Das heißt nicht Versöhnung in, wir machen zusammen das Gleiche, wir arbeiten im selben Dienst, wir leben im selben Haus, sondern einfach in dem, ich biete die Versöhnung an, dass zwischen mir und dir, da gibt es nichts. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Ich liebe dich, ich umarme dich, ich erkenne dich an. Ich schaue dir in die Augen. Ich bin froh, dass es dich gibt und ich liebe dich so sehr. Und die Zusammenarbeit ist nicht unbedingt mit Versöhnung. Da gibt es Leute, die arbeiten zusammen, die sind nicht einmal versöhnt. Die sind einfach in einer Arbeitsgemeinschaft. Da gibt es Leute, die sind verheiratet, die leben unter demselben Dach, schlafen im selben Bett, aber da ist gar keine Versöhnung. Und dem her, das ist nicht wahre Versöhnung. Wahre Versöhnung ist, dass ich von meinem Herzen bereit bin, dir in die Augen zu schauen und sagen, hör zu, du bist nicht mehr mein Feind. Das bist du nicht. Die Feindschaft, die wurde weggenommen, weil wir jetzt mit Gott im Frieden leben und versöhnt sind mit ihm. Und der letzte Punkt, das ist der Punkt G. Wie auch Christus uns vergeben hat, und so müssen wir auch vergeben. Er vergibt immerfort. Er vergibt immerfort. Aber, weißt du, ich habe dir jetzt ja schon so oft vergeben, jetzt hast du das Fass zum Überlaufen gebracht. Das war das eine Mal zu viel. Schau mal diesen herrlichen Bibelvers an. Ich liebe diesen Vers. Viele von uns kennen diesen Vers. Viele von uns zitieren diesen Vers. Viele von uns glauben, dass in den Psalmen geschrieben ist, aber er ist in den Klageliedern geschrieben. Klagelieder 3, Vers, ich glaube, es ist der 22. Jahr und 23. Vers. 22. und 23. Vers. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Jeden Tag ist seine Barmherzigkeit neu. Hör zu, mein lieber Freund. Stell dir vor, Jesus, seine Vergebung uns gegenüber hätte Grenzen. Okay, ich vergebe dir, aber nachdem du jetzt die gleiche Sünde schon 13 Mal begangen hast, jetzt ist das fast zum Überlaufen gebracht. Wie dankbar bin ich, dass er mir immerfort vergibt, dass seine Vergebung jeden Morgen ist seine Barmherzigkeit neu. Jeden Morgen ist seine Vergebung neu. Wie viele Menschen leben von Schuldgefühlen, weil wir gar nicht überzeugt sind, dass er immerfort vergibt. Immerfort. Wie wäre es, wenn wir diesen Blankscheck unterschreiben würden? Wie wäre es, wenn wir genau das tun würden, was auch ich getan habe? Ich unterzeichne diesen Blankscheck. Ich vergebe es 7-mal, 70-mal, immerfort und immer wieder. Ich möchte dir etwas sagen, das hat mich in meinem Christenleben, in meinem Leben mit Jesus Christus in eine Freiheit geführt, die mir so gut tut und die auch mir hilft, in guten, wunderbaren, herrlichen Beziehungen zu stehen, Jesus gut zu repräsentieren, das Herz des Vaters gut darzustellen. Immerfort vergibt Jesus. Bist du bereit, auch immerfort zu vergeben? Oder hat irgendwann mal irgendjemand oder irgendjemandes Handlungen das Fass zum Überlaufen gebracht? Und jetzt möchte ich noch kurz etwas sagen, bevor wir dann weitergehen. Und zwar, zu sagen, verzeih mir oder Entschuldigung, sind zwei verschiedene Sachen. Und ich sage das jetzt mal generell, weil es doch hier zu tun hat mit Vergebung. Viele Christen sagen einfach, entschuldige bitte. Und wir sagen dann so religiös, nett zurück, ist schon okay. Und dann gehen wir raus und erzählen alle, was die anderen gemacht haben. Nichts ist okay. Nichts ist okay. Ich beharre darauf und bestehe darauf, in meinen Beziehungen mit den Menschen, mit denen ich stehe, dass wenn du einen Fehler gemacht hast, einen wirklichen Fehler, den du nicht machen wolltest, der dir unterlaufen ist, dann kannst du sagen, entschuldige. Wenn du gesündigt hast, wenn du etwas getan hast, was Sünde war, dann ist das Entschuldige nicht genug. Warum entschuldige? Ein Fehler wird entschuldigt, eine Sünde muss vergeben werden. Und ich denke, hier haben wir in unserer religiösen, verkorksten Religiosität so viele Fehler gemacht. Wir haben nicht gelernt zu vergeben, weil wir sagen, oh, der eine sagt entschuldige, der andere sagt okay, aber dann gehen wir hinaus, weil wir wissen, eigentlich hat er sich an mir versündigt. Und die Sünde, die ist nicht zu entschuldigen. Die Sünde, die muss vergeben werden. Und das habe ich auch mir zur Angewohnheit gemacht. Wenn ich sündige gegen andere Menschen, dann sage ich nicht Entschuldigung, dann sage ich, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Und wenn andere an mir sich versündigen, dann vergebe ich ihnen. Dann sage ich nicht, ist schon okay, dann vergebe ich ihnen. Ich schließe mit einer Geschichte ab. Die erste Schule des prophetischen und übernatürlichen hier in Sao Paulo, da hatten wir dir, und das war der Abschluss, also das letzte Woche in unserer Schule, und unser Sohn Clayton, der war damals recht neu noch bei uns, er ist in jenem Jahr gekommen, und da war eine Gemeinde hier in Sao Paulo, wo ich auch einige Male gepredigt habe, eine bekannte Gemeinde, aufstrebende Gemeinde, große Gemeinde, und die Schüler unserer Schule wollten dorthin gehen zum Sonntagabendgottesdienst. Und Clayton wollte mitgehen, und ich habe gesagt, okay, einer von euch muss die Verantwortung übernehmen. Der war damals erst 15 Jahre alt, und ja, einer der Schüler, die auch die viel mit uns zusammen waren, die haben gesagt, Rainer, wir machen das. Okay, sie gehen hin, Sonntagabendgottesdienst, kommen dann alle zu uns nach Hause, Clayton und ein ganzes Auto voll Leute oder mehrere, auch Studenten, und Clayton kommt durch die Tür rein. Und wie gesagt, das war auch einer meiner Lieblingsprediger Brasiliens. Und ich sagte, wie war's? Und Clayton sagt sofort, ah Papa, du predigst viel, viel, viel besser. In dem Augenblick erfüllte Stolz meine Brust, dass mein eigener Sohn denkt, dass sein neuer Vater so ein guter Prediger ist. Ich nahm mein Handy und ich schalte das Video ein. Ich drückte auf Aufnahme und ich sage, Clayton, machen wir das Szenario nochmal. Und ich sagte, Clayton, wie war's in der Gemeinde von diesen Pastoren? Also, ach Papa, du predigst viel besser. Und ich nahm das Video auf, das war nur so ein paar Sekunden, und ich stellte es in die Gruppe unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Wir hatten damals, ich weiß nicht, vielleicht 30 Leute da, und ich stellte es da hinein. Dann war es drin, die Leute haben das gesehen, haben dann gelacht, haben gesagt, ah, dein Sohn findet dich so fantastisch und so weiter und so fort. Ich sagte, es waren keine 10 Minuten darauf, wo mir plötzlich bewusst wurde, dass ich gesündigt habe. Ich habe mich überhoben. Ich habe höher von mir gedacht, als ich es denken hätte sollen. Ich habe stolz mein Herz erfüllen lassen. Ich habe mich besser geachtet als diese andere Pastorenprediger. Und ich habe das Video gelöscht. Und dann schrieb ich auf unsere Gruppe, WhatsApp-Gruppe hatten wir damals, ich schrieb, ich habe mich versündigt. Das Video war falsch. Das war klare Sünde. Und ich bitte euch, alle ihr Studenten auf dieser Gruppe, die ihr das Video gesehen habt, bitte vergebt mir. Weißt du, was dann kam? Dann kamen die Studenten, einer nach dem anderen. Rainer, das ist doch okay, wir kennen dein Herz. Wir wissen ja, dass du da mitgerissen wurdest. Wir wissen ja, dass du in Wirklichkeit diesen Mann sehr liebst. Wir wissen ja, dass du ein Mann bist, der in Demut wandelst. Es ist schon okay. Ich muss dir sagen, es hat mich schon vor den Kopf gehauen. Ich habe dann auf diese Gruppe geschrieben, nichts ist okay. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Und ich habe meine Sünde öffentlich hier in dieser Gruppe gemacht mit 30 Personen. Jeder von euch, der dieses Video gesehen hat, von dem wünsche ich mir, dass ihr mir vergebt. Denn ich habe gesündigt. Und weißt du, da habe ich wieder gemerkt, wie wir so leicht sagen, Entschuldigung, und die andere sagt, okay. Und dann reden wir herum, was alles gegen uns getan wurde. Es wird Zeit, dass wir erkennen, Sünde muss vergeben werden. Mein lieber Freund, wenn irgendjemand gegen dich gesündigt hat, eine Handlung getan hat, die falsch war, vergib ihm. Geh alles durch, was du hier gelernt hast. Geh wieder und wieder zurück in diese Videos. Vergib von ganzem Herzen. Und sei doch nicht so falsch religiös und vielleicht hätte ich bald gesagt scheinheilig, dass du dann sagst, es ist eh okay, was die getan haben. Man muss doch den auch verstehen. Nein, mein Freund, man kann Sünde nicht vergeben, wenn Sünde nicht als Sünde anerkannt wird. Darum, wenn Leute gegen dich sündigen, mach es nicht zu etwas, was okay ist. Sag, ja, du hast dich in mir versündigt. Und weißt du was? Ich entscheide mich, dir so zu vergeben, wie Christus auch mir vergeben hat. Meine lieben Freunde, tschüss, ein bisschen geht es noch weiter, aber wir kommen zum Ende dieser Serie. Danke und bis zum nächsten Mal. Gefühle, mit denen ich mir so schwer tue, ich hoffe, du kommst zu mir und umarmst mich und drückst mich ein bisschen, gibst mir ein bisschen Mitleid, ein bisschen Barmherzigkeit und sagst, ach, es ist doch nicht so schlimm, vergib dir doch selbst. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt